Zum Schluss des ersten Teiles unseres Programms bringen wir Ihnen eine Offenbach-Parodie, gesungen von Oskar Karlweis, am Flügel Walter Josef. Als ich noch Prinz war von Arkadien, da hab ich mich noch was getraut. Ich hab ein Schloss in Berchtesgadien und sprach zum Volk sehr oft und laut. Ich thronte dort in stolzen Seelen, die ich mir selber tapeziert. Und manche von den Generälen hab ich verkugelt, pensioniert. Ich mochte keine Eskapadien, denn ich war Führer von Arco. Als ich noch Prinz war von Arkadien, da führt ich einmal einen Krieg. Saust durch die Welt mit Luftgeschwadien, damit ich mich zugrunde sieg. Ich hab da Todesmittel viele und war an Lebensmitteln schwach. Drum rief mein Volk beim Kampfe spiele, beißt sich doch niemand etwas ab. Bring lieber Käse und Marmeladien, damit bald Lunch gibt in Arkadien. Als ich noch Prinz war von Arkadien, fuhr ich nach Russland kurzerhand, weil dieses Land doch seit Dekadien schon strebt zum deutschen Mutterland. Doch leider ist dort Blut geflossen, ich war nicht schuld an dem Vergehen. Die Russen haben zurückgeschossen, das war ja gar nicht vorgesehen. Bei minus 40 Stalingradien, das ist kein Wetter für Arkadien. Freie Männer sind in Europa heute rar geworden. Viele von ihnen können nur in den Untergrundbewegungen der unterdrückten Länder gegen die Tyrannei kämpfen. Eine Episode aus diesem Kampf schildert das folgende und nach Norwegen führende Hörspiel Der Freiheitssender. Adolf Hitler, der Fluch Europas. Von den Küsten des Mittelmeers zu den Fjords Norwegens, jedes Verbrechen, das Menschen begingen, geschieht im Namen des Führers. Witkun Quisling. Jeden Verrat, den Menschen erfanden, begehen die Quislings im Solde des Führers, Adolf Hitler. Björn, Björne Björnsen, der Stolz Norwegens, der Norwegens Nationalhymne schrieb. Björn, Björne Björnsen, dieser Name wird bleiben im Reiche der Dichtung, die Stimme der Freiheit, des freien Norwegen. Achtung, Achtung, hier spricht der Reichssender Deutschlands für Norwegen. Im Namen des deutschen Reichsstatthalters Witkun Quisling wird nochmals bekannt gegeben, auf dem Besitz von Kurzwellenradioapparaten steht die Todesstrafe. Im Gebiete von Hardanger ist wiederum ein sogenannter Freiheitssender tätig. Auf die Ermittlung dieses Lügensenders ist eine Belohnung von 10.000 Reichsmark ausgesetzt. Zweckdienliche Angaben sind zu richten. Freunde der Freiheit, hier spricht der norwegische Freiheitssender. Auf unsere Köpfe hat der Gestapo-Henker Willi Krause eine Belohnung von 10.000 Reichsmark gesetzt. Wir setzen als Belohnung auf den Kopf Willy Krauses die Freiheit Norwegens. Wir warnen vor dem Quisling-Verräter Olaf Knudsen, der im Solde des Gestapo-Henkers Krause arbeitet.